was ich will. Und weil ich das wusste, setzte ich mich auf eine Kruste von einem gebratenen Schwein und schlief ein. Der Braten fett brachte mir Träume und trug mich hinauf über die Bäume in den Himmel meiner Fantasie. Tiriri. Da schwebte ich nun, es war erquicklich. Der Himmel, der machte mich so glücklich. Denn ich bin immer dann am leichtesten, wenn ich einfach gar nichts esse. Ich bin immer am leichtesten, tu ich kein Food in meine Fresse. Ich bin immer dann am leichtesten. Nur meine Haut ist auch dann ein bisschen schlaff und am weichtesten, na egal. Hauptsache, der Körper unter der schlaffen Haut ist dünn und schmal. Das sieht eklig aus, sagen meine Freunde. Wer so Freunde hat, der braucht keine Feinde. Ich verbot ihnen den Mund und hier ist der Grund. Sie tun mich andauernd ärgern und piesacken und manchmal auch auf den Kopf kacken. Sie quälen mich und tun mich mobben. Ich will nicht mehr bei den Ärzten jobben. Und außerdem will ich dünner werden. Und der dünnste Mann auf Erden. Ich bin immer dann am leichtesten, wenn an mir nichts mehr schwer ist. Ich bin immer dann am leichtesten, wenn in mir alles leer ist. Ich bin immer dann am leichtesten und mache Songs, und zwar die seichtesten, wie diesen hier. Und dann mache ich eine Diät mit Hasch und Bier. Gary, Gary, für dich meine ich. Alter, Alter, das ist mir aber echt, da ging mir aber echt alle die, oi, oi, oi.